Hallo, hier ist Wout Weghorst und ihr hört das Wolfenradio. Viel Spaß damit. Liebe Grüße. Wolfenradio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still got face 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! All is got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur 36. Ausgabe schon des Wölferadio in dieser Saison. Ja, ja, Corona hat ja ein paar Sondersendungen ermöglicht, sozusagen. Und was auch ermöglicht wurde, war ein Auswärtssieg beim SV Werder Bremen. Ja, das analysieren wir nochmal. Die gute Geschichte da mit den 3 Punkten von der Weser, woran es gelegen hat. Und dann sprechen wir auch über das Spiel gegen SC Freiburg. Und da habe ich vom Füchsle-Talk, vom Freiburger Füchsle-Talk, Michael Schröder zu Gast. Das war wichtig. Guter Zweikampf da von Babu, stark gemacht, kann sich den Ball erobern. Und jetzt können wir mal umschalten, hier mal ein bisschen Tempo, Mädels. Attacke, Attacke, Attacke. Aber Babu verschleppt dann das Tempo, wieder im nächsten Zweikampf. Aber er hat die Pille noch. Und weiter, weiter, weiter, weiter. Rechts ist Klaus, der kann jetzt mitgenommen werden, wird jetzt mitgenommen. Auf der Grundlinie bringt die Flanke in der Mitte. Weghorst! Tor! Tor! Da ist es doch! Da ist er doch! Da ist er doch! Und da ist Wout Weghorst. Ladehemmung abgeschaltet für heute. 1-0 VfL, 82. Minute. Ganz starkes Ding. Und das war jetzt mal so ein Umschaltmoment, wo dann eben Babu, der irgendwie dann hinten am eigenen 16er den Ball gewinnt und dann, ja, weiß ich nicht, 70, 80 Meter rennt, Klaus auf rechts einbindet, Klaus mit der Flanke in der Mitte, und ist unser Holländer mal wieder da und nickt den Ball dann ein. Ganz, ganz, ganz, ganz wichtige Bude hier. Und da war vielleicht der Wake-up-Call tatsächlich auch da von Xaver Schlager. Und jetzt die Führung hier nach 82 Minuten. Hier sehen wir nochmal den Zweikampf, der das Ganze initiiert hat. Und dann geht der Zug ab in Richtung Bremer Tor. Babo, der dann wunderbar Klaus einbindet auf der rechten Seite. Und der bringt dann mal eine präzise Flanke. Und dann ist Wout Weghorst da auf dem ersten Pfosten und nickt ihn ins lange Eck. Keine Chance für Pavlenka. Auch keine Abseitssituation. Unsere Wölfe führen und hätten sich damit Stand jetzt Platz 6 zurückgeholt. Und das ist mal ein Weg, den geht auch nicht jeder Stürmer. Aus dem Rücken der Verteidigung geht er zwischen zwei Verteidiger der Bremer durch. Ja, macht sich erst gefährlich dadurch, vorher im Schatten der Gegenspieler gewesen. Wout Weghorst, 12. Saisontor, wieder mal auswärts getroffen. Ja, viele Tore von ihm haben wir ja bei uns zu Hause nicht gesehen. Er herzt auch nochmal die Kamera von Bundesliga.com. Wie heißen sie? Sportcast, ganz übertragen. Aber auch da muss man sagen, Kevin Babu mit dieser Energieleistung den Ballgewinn hinzubekommen. Ja, dann nicht stehen zu bleiben, weiter durchzulaufen, dann den Ball durchzustecken zu Klaus, dessen, du bist schon gesprungen, Flanke halt perfekt war. Richtig, richtig gute Szene unserer Wölfe. Puh. Ja, da macht er Puh, der André. Hätte er wahrscheinlich auch nicht mit so richtig gerechnet, dass wir doch noch 3 Punkte mitnehmen aus Bremen. Ja, so hat es geklungen bei Wölferadio Arena Live. André und Jan im Einsatz wieder im Fanhaus des VfL, weil, wie gesagt, Stadion nicht so richtig geht im Moment, auch für uns nicht. Können wir nicht dabei sein, um das live vor Ort zu kommentieren. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch, wenn jetzt so ein paar mehr Lockerungen dann auch kommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch den Rest der Saison aus dem Fanhaus zu Ende kommentieren werden. Ja, und war durchaus, zumindest was das Defensivverhalten angeht, eine sehr, sehr starke Leistung des VfL Wolfsburg, wie ich fand. Wenig bis gar nichts zugelassen bei Werder. Und ja, natürlich in der Offensive, da hat es so ein bisschen gehackt, wie wir es schon das ein oder andere Mal gesehen haben. In der Saison gehen wir natürlich auch gleich noch ein bisschen gesonderter darauf ein. Ein bisschen schade natürlich auch, dass dann Wout Weghorst, der ja zum Glück hinterher noch getroffen hat, aber in der ersten Halbzeit diese Riesenchance da nicht nutzt. Da weiß ich auch nicht, was er machen wollte. Also Messi oder Ronaldo ist er noch nicht, dass er den dann mit dem rechten Außenriss da am Torwart vorbeilupfen kann. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Zutrauen und ein bisschen mehr Konsequenz gewünscht, was das angeht. Und natürlich dann auch die Riesenchance da, ich glaube von Yannick Gerhard war es kurz vor Schluss. Wenn das Ding drin geht, dann gewinnst du das da locker leicht mit 3-0. Beziehungsweise leicht war es ja nicht, weil es ja doch eine sehr, sehr umkämpfte Partie war. Natürlich muss man aber auch sagen, Bremen war jetzt ein Gegner, den man einfach in der Form schlagen muss. Also ohne jetzt respektlos zu sein oder im Nachhinein da nochmal hämisch nachzutreten. Das ist ja, also die stehen völlig zu Recht da unten, ja, und sind Abstiegskandidat. Da kann der Kofeld an der Linie noch so rumbrüllen und da können die noch so sehr mit dem Hammer auf den Koffer schlagen. Ja, da da kommt einfach zu wenig. Zum Glück für den VfL letztendlich. Ja, die sind nicklig, ja, die sind im Zweikampfverhalten ja ähnlich unangenehm wie Frankfurt, möchte ich mal sagen, wenn man so die Spiele dann auch mal vergleicht. Aber die sind natürlich deutlich weniger durchschlagskräftig, auch gerade nach vorne, und haben ja unsere Innenverteidigung, insbesondere mit Brooks und ja vor allen Dingen auch Pongracic, vor kaum Probleme gestellt. Also da ist ja ganz, ganz wenig um die Ecke gekommen. Was natürlich auch daran liegt, dass es gut verteidigt worden ist und dass der VfL, wenn man so möchte, geduldig gespielt hat. Das ist so einer der Punkte, die man da durchaus positiv hervorheben kann. Und am Ende hast du dann da auch dann völlig zu Recht noch das Tor gemacht. Auch wenn ich, gestehe ich ganz ehrlich, ich habe das Ding schon mit 0-0 abgehakt, was natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen wäre, insbesondere weil wir ja den schönen Vorsprung auf Hoffenheim dann ja mehr oder weniger verloren hätten. Die haben ja gewonnen und waren ja punktgleich zu dem Zeitpunkt, wenn wir unentschieden gespielt hätten. Also das sind alles Sachen, die ja wären dann ärgerlich gewesen, aber so wäre es dann gewesen. Und das ist etwas, und das ist einer von drei Punkten, den ich gerne mal positiv herausstellen wollte beim VfL. Wir verlieren solche Schweinespiele nicht grundsätzlich. Also gut, gegen Frankfurt war jetzt nochmal so ein Ding, wo du sagst, das darf eigentlich nicht sein, aber so Spiele wie gegen Augsburg oder so, oder wie jetzt das gegen Bremen, das sind alles so Sachen, die hätte der VfL eigentlich früher mehr oder weniger vergeigt, glaube ich. Und das haben ja auch nicht wenige geschrieben nach dem Erfolg, was man dann ja auch letztendlich dann gehabt hat gegen Leverkusen. Ja, da ist ja klar, dann spielst du gegen Frankfurt, verlierst du, bist wieder Aufbaugegner in Anführungsstrichen. Und so hieß es ja auch vor dem Spiel jetzt gegen Freiburg, gegen Bremen, dass man ja natürlich dann auch so einen Gegner wieder aufbauen würde. Dabei ist der VfL ja auswärts stark. Also, dass man da von vornherein so auf so ein Urteil kommt und sagt, ja, hier, wenn wir da nach Bremen fahren, dann werden wir wahrscheinlich wieder nur da Aufbauhilfe leisten. Dem ist halt einfach nicht so. Also vielleicht von vornherein so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen mehr positive Grundeinstellung, was das angeht. Weil die Mannschaft hat es dann doch das eine oder andere Mal öfter gezeigt, was ja dann auch in ihr steckt. Und das sollte man, glaube ich, erstmal auch ein Stück weit honorieren. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen würde, ist, es kommt was von der Bank. Ja, also Daniel Ginzek gegen Augsburg, der entscheidet das Spiel, kommt von der Bank. Dann ist jetzt hier Felix Klaus, hat mich sehr gefreut, steht ja auch immer wieder in der Kritik, ja, aufgrund seiner Leistung in dieser Saison, die durchaus auch ja diskussionswürdig sind, die ja nicht das sind, was er sich, glaube ich, selber vorgestellt hat. Über weite Strecken hat er ja auch im Interview gesagt oder auch jetzt vor kurzem erst, wo das ja, ist nicht so, dass er so richtig ans Laufen kommt. Dann kommt er rein von der Bank, macht Dampf, wie es gefordert ist, und ja, kommt dann zur Position, zur Grundlinie, flanken rein und Wout mit einem sehr, sehr guten Laufweg, wie wir es ja auch gehört haben bei Wölfe Radio Arena Live, nickt das Ding dann rein im Stile eines ja, super Stürmers, der leider auch in der Vergangenheit ein bisschen wenig Bälle jetzt gekriegt hat, die letzten Spiele, sehr, sehr unglücklich auch agiert hat. Also das war ja auch so ein Ding in Bremen. Lange Zeit sind ihm die Bälle da mehr oder weniger weggesprungen oder es war immer ein Bein dazwischen, Fuß dazwischen von den Bremern. Und wenn er dann mal so eine Aktion hatte, wie dann in der ersten Halbzeit, wo er allein aufs Tor läuft, dann ja, scheitert er jetzt, wo er vielleicht früher das Ding dann auch reingemacht hat. Und das letzte oder der letzte Punkt ist, dass wir stark geworden sind nach Standardsituation. Das kam jetzt gegen das Bremer Spiel jetzt nicht so richtig raus, aber natürlich die Mannschaft in der Liga, die jetzt, ja, ich sag mal, auf dem dritten Platz liegt, was Kopfballtore angeht. Insbesondere dann auch, ja, nach den sehr, sehr stark verbesserten Standardsituationen. Grundsätzlich erstmal von Maximilian Arnold. Was haben wir geschimpft in der Hinrunde? Dass da nichts ankommt bei Ecken, dass da nichts ankommt bei Freistößen. Und das sieht mittlerweile schon so ein bisschen besser aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist sehr viel Schnitt drin, da ist sehr viel Tempo auch drin und nicht so ein Reingelöffel, dass die Abwehr sich dann immer nur fragen kann, oh ja, wo köpfen wir denn jetzt letztendlich hin? Kam jetzt gegen Bremen nicht ganz so zum Tragen, aber das ist aus meiner Sicht eine positive Entwicklung beim VfL der vergangenen Monate. Denn wir sind, wie gesagt, Dritter mit den erzielten Kopfballtoren. Nur Köln und Frankfurt sind noch besser. Und zum Vergleich mal, ein Team wie Gladbach, ja, erzielt 4 Kopfballtore oder hat 4 Kopfballtore in der Saison erzielt. Insofern eine gute Geschichte. Auch, wo wir top sind, ist, dass eben nicht immer nur einer trifft. In dem Fall war es ja mal wieder Wout Weghorst als Stürmer. Aber mit den verschiedenen Torschützen, da sind wir ja auf Platz 2 in der Liga. Ja, 15 verschiedene Torschützen haben da schon getroffen. Und das ist ein Ding, wo man auch sagen kann, ja, da sind dann hier die verschiedenen Waffen, die man vielleicht auch mal ziehen kann, da, ja, wie das dann auch ist mit Renato Steffen, der da mal eins macht. Oder Pongracic kommt aus, irgendwie aus der Kiste und macht mal eins. Oder Maximilian Arnold. Das sind ganz, ganz verschiedene Spieler, die dann auch zutage getreten sind oder nach vorne getreten sind und haben dann auch mal ein Tor gemacht. Also das sind so drei Punkte, die mir sehr positiv aufgefallen sind in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, jetzt kommen wir zum Negativen. Und das hat man dann gegen Bremen auch sehr, sehr häufig leider gesehen. Und zwar, ich habe es immer wieder auch angemahnt, es gibt ja auch ein paar, die belächeln das so ein bisschen, wenn ich dann irgendwie mit meinen Zahlen komme und dann versuche, das so, dann auch so ein bisschen faktisch zu untermauern, was ich hier erzähle. Weil so Bauchgefühl haben wir alle, ja, und können sagen, oh, ja, das war jetzt, hat er jetzt mal nicht so gut gespielt oder so. Aber das tatsächlich dann so ein bisschen ein Stück weit auch zu untermauern und mit Zahlen zu unterlegen, was dann auch ja, ein bisschen Substanz hat, das ist ja dann nochmal eine andere Kiste, finde ich. Und wir haben ja ein großes Problem nach wie vor, finde ich, und das ist die Geschichte mit den Pässen. Wir sind, was die Passquote angeht, ja, bei nur Platz 16 in der Liga. Ja, mit 79%, das klingt erstmal viel, weil ich sage, mit 80 bin ich mal zufrieden, aber eigentlich ist es auch das noch zu wenig. Also selbst Bremen hat mit 83% im Schnitt eine bessere Passquote als wir. Ganz vorne natürlich die Bayern, 89%. Das merkt man dann halt auch, dass dann kaum Fehlpässe gespielt werden. Hinter uns liegt dann noch so eine Truppe wie Freiburg zum Beispiel. Wie Augsburg zum Beispiel. Ich sage mit Freiburgern, das kann sein. Aber nee, es ist Augsburg erstmal gemeint. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist 16. drittschlechteste Mannschaft in der Liga nach Passquote. Und das ist so schade, weil wir sehr, sehr, sehr, sehr stark sind, was das Thema Zweikämpfe angeht. Nicht so sehr, was die Zweikampfquote angeht, sondern welche Zweikämpfe wir führen pro Spiel. Und da sind wir nämlich Zweiter in der Liga. Also nach Gladbach führen wir die meisten Zweikämpfe pro Spiel. Die Mannschaft ist also angriffslustig. Das sieht man auch. Und da kommen wir dann jetzt mal sozusagen zum Taktischen. Das ist, wenn wir, das, ich nenne es jetzt mal, weil der Trainer dafür ja steht oder dafür auch geholt worden ist, dieses Glasner-Pressing. Das heißt, du läufst den Gegner sehr, sehr hoch an, schon am gegnerischen 16er. Beispielsweise ist es ein Abstoß, ein Flachabstoß vom Gegner. Der Gegner spielt den Ball raus auf den Innenverteidiger oder auf den entsprechenden Außenverteidiger, der sich da positioniert hat. Und sofort geht sozusagen dieses Pressing los mit Wout, der anläuft. Du hast einen sehr, sehr hochstehenden Kevin Mbabo, wenn ich jetzt mal unsere rechte Seite nehme. Du hast dann den entsprechenden Außenspieler, einen Renato Steffen ja meistens, der da damit mischt. Du hast einen Xaver Schlager, der sofort aus der Mitte dazustößt. Das heißt, du hast so 3 bis 4 Spieler, die sofort den Ballführenden ja unter Druck setzen. So, und dann passiert Folgendes, nämlich das, was du eigentlich willst. In den meisten Fällen passiert nämlich etwas, und zwar wechselt der Ballbesitz. Und in dem Fall spielt der Verteidiger einen ungenauen Pass raus, weil er unter Druck gesetzt worden ist. Dann geht der Ball ins Aus und wir bekommen den Einwurf. Oder aber er spielt den Ball zum Torwart zurück und er pelzt den lang nach vorne und unsere Abwehr kann die Kugel dann entsprechend aufnehmen und neu aufbauen. So, und dann, also gerade wenn wir in der Vorwärtsbewegung weiter vorne stehen und Ball geht raus und wir haben dann Einwurf und du hast eigentlich genug Leute auch auf der Seite, dann kommt meistens der Einwurf, entweder geht der Einwurf sofort zum Gegner und der Ballbesitz ist wieder weg oder aber der Ball ja, wird gespielt, Fehlpass und der Gegner hat auch wieder den Ball und kann wieder aufbauen. Und das ist etwas, was, also wir belohnen uns da nicht, finde ich, wenn wir so einen Aufwand betreiben, wie gesagt, fast die meisten Zweikämpfe in der Liga und da bin ich der Meinung, das muss besser werden. Das kannst du auch trainieren, dass man halt genau diesen ersten, den zweiten oder auch den dritten Pass nach der Balleroberung eben nicht so spielt, wie wir ihn spielen gerade, weil dann kommt auch eine bessere Passquote bei raus. Da ist, ich weiß nicht, will ich sagen, sofort zu viel Risiko dabei, dass man dann auch diesen vertikalen Pass anbringen kann. Und da haben wir leider nicht so viele in der Mannschaft, die den überhaupt spielen können, finde ich. Selbst bei Maximilian, den ich dann noch am weitesten vorne sehe, was diesen Vertikalpass angeht, passiert das noch zu häufig, dass der Ball zum Gegner geht, aus meiner Sicht. Auch ein Admir Mehmedi, der da auch eigentlich für prädestiniert wird, die Kugel dann durchzustecken. In letzter Zeit, die letzten Spiele so ein bisschen außer Form, finde ich. Nicht ganz richtig drin in den Partien, häufig auch unkonzentriert. Auch so, ja, insbesondere wenn er auf der linken Seite spielt mit Jérôme Roussillon, dann merkt man, dass da, also da sind so Abstimmungsschwierigkeiten, finde ich, wo dann der Ball dann in den Rücken gespielt wird oder sonst irgendwas. Und das sind genau die Sachen, die dann eben ja nicht passieren sollten. Und da müssen wir tatsächlich noch dran arbeiten. Werden wir die Saison wahrscheinlich in der Form nicht mehr schaffen. Aber ich habe da große Hoffnung, dass der Glasner das ähnlich sieht und da entsprechend ansetzt und wir eine bessere Präzision, weil darum geht es ja letztendlich, eine bessere Präzision bekommen dann im Spiel auch nach vorne und dann noch mehr Torchancen kreieren können. Weil das hat sich ja durchaus auch stark verbessert, wenn wir da noch an Mitte der Hinrunde denken, was da, ja, was haben wir geklagt? Ja, hinten sicher gestanden, drittbeste Abwehr der Liga. Und dann, wenn der Ball nach vorne kam, hast du wirklich vielleicht einmal eine Strafraumszene gehabt in 90 Minuten so ungefähr. Ich überspitze das jetzt natürlich bewusst. Aber das hat sich natürlich schon ein Stück weit auch verbessert, finde ich, weil wir ja auch, was das Thema Großchancen und so weiter angehen, die wir uns rausspielen, da sind wir Platz 8 in der Liga. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt dann gar nichts mehr passiert. Auch Tore und Torschüsse, da rangieren wir ja nicht auf dem Platz, wo wir gerade stehen, mit Platz 6, sondern so knapp dahinter, Platz 7, Platz 9. Das sind Sachen, da geht es natürlich auch noch besser, gerade was die Offensivkraft angeht, Schussgenauigkeit etc. oder auch die Großchancenverwertung. Ja, also das, was wir dann tatsächlich draus machen, da sind wir irgendwie nur 15. in der Liga. Das sind alles so Sachen, die man durchaus, ja, durchaus noch mal richtig verbessern kann und wo man auch ein bisschen kühler und ein bisschen kälter dann auch insbesondere oder effektiver vorm Tor auftauchen müssen. Auf dem Weg nach Europa. Jo, ordnen wir das mal also als Arbeitssieg ein, was da passiert ist in Bremen. Ja, also Schönheitspreis konntest du da nicht gewinnen, war nicht glanzvoll, was das halt angeht, aber am Ende stehen die 3 Punkte, am Ende steht gewonnen, ganz wichtig, weil wir da wieder 2 Punkte zwischen uns und Hoffenheim bringen konnten, auf dem 7. Platz und ja, da haben wir natürlich dann jetzt auch gute Ausgangsposition, möchte ich es mal nennen, um ja den nächsten Schritt oder den letzten Schritt zu machen, die nächsten Spiele werden schwer genug, dann auch eventuell auch auf dem 6. Platz am Ende zu landen. 5. ist ja utopisch, das werden wir wohl nicht hinbekommen. Aber die Punkte für den 6. könnten wir einfahren, um dann uns erneut diesen Erfolg bestätigen. Ja, was war ja auch einigen, was einige ja auch nicht geglaubt haben, nach dem Abschied von Bruno Labbadia und nach dem, was da auch insbesondere in der Hinrunde los war. Und da waren ja auch einige ja, mit dem Trainer und mit allem wieder unzufrieden, auch wie Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ja, und jetzt stehst du doch wieder da und hast die Möglichkeit, ums europäische Geschäft dann auch mitzuspielen. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, möchte ich nochmal auf die, logischerweise nochmal auf die Zahlen gucken, die der VfL abgeliefert hat gegen Bremen. Und das sieht eigentlich so insgesamt durchaus ordentlich aus, was der VfL da gemacht hat. Da will ich gar nicht großartig dran rumkritisieren. Der VfL ist mehr gelaufen und 119 Kilometern, ein Kilometer mehr als die Bremer. Das ist ein guter Wert, beziehungsweise sehr guter Wert. Ich sage mal so, der Durchschnitt liegt ja immer so bei, ich sag mal, bei einer guten Leistung, so bei 115 Kilometer. Aber wir deutlich drüber. Insgesamt der VfL sowieso, was das Thema Laufleistung angeht, unter den 4 viertstärksten Mannschaften in der Liga. Also da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Und ich löse natürlich dann auch immer nochmal auf, demnächst dann, ja, zum Ende der Saison, wie es sich denn mit der Lenny-Serie verhält. Also in dem Fall mehr gelaufen als der Gegner und ja, wieder mal gewonnen oder zumindest nicht verloren, gepunktet. Das ja, macht's aus und das hat der VfL in diesem Fall wieder erfüllt. Passquote 77%, ja, haben wir uns eben schon ausführlich darüber unterhalten. Ist zu wenig aus meiner Sicht, gerade wenn man dann auch in den Spielen oder in den Regionen dann mal nach oben angreifen möchte. Eine sehr, sehr gute Zweikampfquote mit 57%, das hat man ja sehr, sehr deutlich auch gesehen, insbesondere, weil was jetzt auch unsere Innenverteidigung angeht, da ist ja kaum was angebrannt, ja, auch gerade im Kopfballspiel. Das fand ich eine sehr, sehr gute Geschichte und 17 Torschüsse auch in Ordnung, mehr als die Bremer mit einem goldenen Tor durch Wout Weghorst. Ja, dann schauen wir nochmal drauf auf unsere Innenverteidigung, die ich ja so lobend hervorgehoben habe. Marin Pongracic, starkes Spiel gemacht, fand ich. 59% Zweikampfquote, das ist gut. 84% Passquote, auch in Ordnung, beziehungsweise Innenverteidiger geht noch ein bisschen mehr, aber er hat natürlich viel Risiko auch in seinem Spiel. Geht da mit sehr, sehr aufrechter Position, sieht manchmal ein bisschen aus wie Michael Ballack oder Franz Beckenbauer, um mal ins hohe Regal zu greifen, aber rein nur, was die Körperstatur natürlich angeht und das aufrechte Spiel, wenn er mit dem Ball dann nach vorne geht und sucht dann auch immer Kopf oben dann den richtigen Anspielpartner und traut sich dann auch die Pässe. Das ist ja gut und das ist hoffentlich dann auch so, wie wir dann weiter aus der Innenverteidigung in der Zukunft rausspielen könnten. 10,5 Kilometer ist er zusätzlich auch noch gelaufen. So, dann schauen wir nochmal auf Jay Brooks, was er auf der anderen Seite abgeliefert hat. Da sind wir bei 54% Zweikampfquote, 75% Passquote. Wie gesagt, auch das als Innenverteidiger geht besser. Aber man merkt schon, dass da auch ein bisschen mehr Risiko gespielt werden soll, als es noch früher wurde. Die Kugel da grundsätzlich zwischen dem Innenverteidiger und hergelaufen ist, zwischen den Innenverteidigern hin und hergelaufen ist. Und 10 Kilometer hat er dann auch entsprechend abgerissen. Drei weitere Spieler möchte ich noch besonders hervorheben. Einmal unseren Torschützen, logischerweise Wout Weghorst, 11,1 Kilometer abgerissen. Super Laufleistung, 100% Zweikampfquote. Also wenn der mal einen geführt hat, dann hat er den gewonnen. Und eine Passquote von 77% ist jetzt auch nicht alltäglich für einen Stürmer. 5 Torschüsse außerdem abgegeben. Also das war eine gute Leistung von Wout Weghorst. Und warum wir auch das Spiel gewonnen haben, war, weil wir in der Zentrale gegen die ja durchaus aggressiv auftretenden Bremer ja sehr, sehr gut dagegen gehalten haben. Maximilian Arnold seit Wochen aus meiner Sicht in sehr, sehr guter Form. Dem hat die Corona-Pause in Anführungsstrichen richtig gut getan. Der macht richtig gute Spieler auf der Position, da auf der 6 bzw. 8. 88% Passquote, 60% Zweikampfquote gewonnen, geführt und die entsprechende Quote dann auch geholt. Über 10,7 Kilometer gelaufen. Und sein Pendant, Xaver Schlager, die ergänzen sich sehr, sehr gut, finde ich. Also das passt sehr gut, wie die ja, Abläufe sind, wer wann wie mal nach vorne geht und wer mal welche Räume letztendlich besetzt. Nicht ganz so stark in der Laufleistung mit 9,6 Kilometer, aber natürlich dann ja auch, glaube ich, ausgewechselt worden. Und 87% Passquote ist auch gut, also wenig Gefahr in der Zentrale, wenn der Ball dann, dass der Ball verloren geht. Und auch sogar noch bessere Zweikampfquote mit 67%. Also Schlager und ja, entsprechend dann auch Arnold in der Zentrale aus meiner Sicht weiter gesetzt. Und das ja, gehört so ein bisschen dann auch zur nächsten Rubrik, über die ich jetzt nochmal sprechen möchte. Spieler der Woche. Und das ist unser Kapitän, Josua Gilavogui, kann wieder eingesetzt werden, wird er aber nicht. Sagt mir mein Gefühl. Also jedenfalls nicht in der Formation, wie wir momentan spielen. Weil Schlager und Arnold da einfach aus meiner Sicht momentan zu stark sind. Man hat ja auch so in der Öffentlichkeit und in der Presse schon so das eine oder andere gelesen, in dem Sinne, Gilavogui trotz Kapitän bekommt keinen ja, Bonus, weil er dann, oder keine Startelf-Garantie, nur weil er Kapitän letztendlich ist, ist aus meiner Sicht auch richtig. Ich glaube, wir müssen Josh noch ein bisschen ranführen. Also man hat das gesehen ja, in der Situation, wo er fast noch einen sehr, sehr gefährlichen Bremer Konter da eingeleitet hat. Da fehlt es noch so ein bisschen ja, an Spielpraxis und so weiter. Und ich glaube nicht, dass wir uns das jetzt leisten können, gerade auch im Kampf um Europa, jetzt den Spieler jetzt absolut von Beginn an schon wieder in so ein Wasser reinzuwerfen und dann ihn da die Spielpraxis ja, bekommen zu lassen. Das, glaube ich, wäre das der falsche Weg, weil eben auch Schlager und Arnold in dieser Zweier-Sechser-Kombination da vor der Abwehr einfach gut funktionieren momentan. Und wenn wir jetzt wieder umstellen sollten, im Sinne, ja, wir spielen ja so eigentlich mehr oder weniger ein klares 4-2-3-1, wenn wir da jetzt wieder umstellen sollten auf so ein 4-3-3 mit den drei Sechsern, Anführungsstrichen, und Gilavogui zentral und dann Arnold und Schlager ein bisschen vorgeschoben, dann glaube ich, könnte es die Statik in unserem Spiel wieder so ein bisschen verschieben und das würde ich nicht machen, jedenfalls wenn ich Trainer wäre. Das heißt, für Josh bleibt jetzt auch demnächst immer nur so ein bisschen die Reservistenrolle, ist ein bisschen schade für ihn. Aber ich habe das Bremen-Spiel in dem Fall, da wechselst du einen Routinier ein und der sorgt fast noch dafür, dass er hinten da in so eine 1-gegen-1-Situation reinläuft, durch so einen Fehlpass, da auch nicht richtig wach gewesen nach seiner Einwechslung. Und da hat sich, glaube ich, dann auch Pongracic sehr, sehr geschickt verhalten in so einer fast 2-gegen-1-Situation, dass dann auch die Bremer da nichts draus machen konnten. Deswegen, also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, ob ich da jetzt was ändern würde im zentralen Mittelfeld, wo wir ein gutes Angebot haben. Yannick Gerhardt, der Maskenmann, ist ja auch wieder fit, ist ja auch dann ja, reingekommen und hat dann noch die entsprechenden Minuten bekommen. Das ist auch wichtig, ja. Also ich will jetzt dagegen nichts sagen, dass da jetzt die Spieler dann auch gerade, die verletzt gewesen sind, dass die noch wieder eingesetzt werden. Man hat ja auch die Möglichkeit, mit fünf Mann zu wechseln oder 5 Mann ein und auszuwechseln. Das hat Glasner in der Vergangenheit nicht gemacht. Jetzt hat er mal 5 gewechselt, fast wäre es in die Hose gegangen. Also es gibt auch Gründe, warum er, glaube ich, in der Vergangenheit das nicht gemacht hat. Also jetzt nur reinzubringen oder rein jemand einzusetzen, damit er dann auch Spielpraxis bekommt, würde ich nicht machen. Sondern es muss wirklich dann auch, und das werden ja die Trainingseindrücke dann auch zeigen unter der Woche, das machen wir, wenn wir uns sicher sind, dass die Spieler dann uns auch in dem Moment weiterhelfen. So hoffe ich jedenfalls. Nichtsdestotrotz, und das ging jetzt vielleicht so ein bisschen unter. Freue mich sehr, dass Josh wieder da ist. Insgesamt natürlich ein wichtiger Spieler für uns, Routinier, Sympathieträger, Kapitän. Insofern, ja, dann glaube ich auch, dass er sich dann seinen Platz wieder erkämpfen wird. Ob es in dieser Saison noch sein wird, das hängt, glaube ich, eher von Schlager und Arnold ab. Wenn sie diese Form halten, bin ich da eher ein bisschen skeptisch. Dann hängt es ein bisschen wahrscheinlich auch von der Taktik oder vom Gegner ab, wie wir uns da aufstellen, dass er dann wieder reinkommt. Aber wenn wir in der gegenwärtigen Formation weiterspielen, glaube ich, wird es dann so weiterlaufen, wie wir es jetzt dann auch gesehen haben in den vergangenen Spielen. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich natürlich wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner. Und das ist bekanntermaßen der SC Freiburg. Und da begrüße ich recht herzlich den Michael Schröder vom Freiburger Füchsletalk mal wieder zu Gast. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, sind denn alle Leute schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, da bei euch die Opfer der Prügelattacke von Christian Streich geworden sind? Ja, das ist natürlich schon krass. Also auch ein völlig skurriles Bild, womit bei uns auch keiner gerechnet hat. Was das Ganze noch lustiger macht, also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es wurde die komplette Bank, der komplette Trainerstab wurde verprügelt aus Freude nach dem Schlusspfiff am letzten Wochenende. Was das Ganze noch lustiger macht, ist, wenn man noch in Erinnerung hat, wie Christian Streich den Aufstieg gefeiert hat damals in Paderborn. Da saß er nämlich einfach auf einem Campingstuhl und dann kam der Abpfiff und dann saß er immer noch da. Also absolut regungslos und dann wurde diese glitzernde Grafik eingeblendet von Sky, alles Gute zum Aufstieg und dabei siehst du unser Trainer, wie er auf dem Campingstuhl sitzt. Also völlig skurrile Szene, ich glaube, es ist aber niemand verletzt worden und es sind ja auch alle getestet und dürfen deswegen eigentlich nicht sich mit irgendwas anstecken können. Nee, das glaube ich auch gar nicht, dass da irgendwie das Risiko bestand. Er hat auch gesagt, in dem Moment hat er gar nicht dran gedacht. Aber warum ist denn das so unterschiedlich? Also wie kann denn ein Mensch so unterschiedlich das wahrnehmen? Also Aufstieg und jetzt mal 1-0 glücklich gegen Gladbach in Anführungsstrichen ist ja mal was anderes. Also ich habe da auch super nachgedacht die Woche tatsächlich, weil das ja wirklich ein absolut beklopptes Bild war. Ich habe mir das für mich selber so erklärt und für mich ist das absolut schlüssig. Wenn du mit dem SC die Klasse hältst, ist es durchaus was Besonderes, als wenn du aufsteigst. Das klingt jetzt total bescheuert. Aber wenn du einfach weißt, in der Liga sind einfach so viel mehr Mannschaften vor dir, was den Etat angeht, als hinter dir. Und in der Tabelle ist es, naja, diese Saison zum wiederholten Male nicht so. Dann ist es einfach eine größere Anstrengung, wo du hast nicht die Garantie am Anfang der Saison, dass das funktioniert. Du weißt aber, wenn du aus Versehen mal absteigst, als SC eigentlich durch die Bank, über alle Abstiege, die wir hatten, du spielst auf jeden Fall vorne mit. Also, dass du überhaupt keine Chance hast, am Ende wieder hochzugehen, das gab es eigentlich nicht nach dem Abstieg bei uns. Deswegen ist es so ein bisschen, obwohl es skurril klingt, vielleicht planbarer und Druck dann dementsprechend vielleicht höher drin zu bleiben oder nicht. Was dieses Jahr natürlich ein bisschen anders sein müsste dann, weil man ja relativ viel Vorsprung schon hatte. Also, dass wir 4 Spieltage vor Schluss die Klasse halten, ist jetzt auch nicht die Regel. Ist eigentlich das, was man sich jedes Jahr vor der Saison wünscht. Also so klein sind die Träume bei uns, aber es ist tatsächlich so, dass man eher denkt, so, ja, bitte nicht bis zum letzten Spieltag. Ist eigentlich das Ideal, aber dass er dann so ausflippt, weiß ich nicht. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die letzten Spiele nicht ganz so gut gelaufen sind, zumindest was die Ergebnisse angeht. Und man viele Heimspiele, man redet immer noch über Heimspiele, ob das immer der Ort, in dem es stattfindet momentan, eben nicht gewonnen hat oder nicht gepunktet hat, so wie man es eigentlich geplant hatte, mit einer ähnlichen Taktik. Und das ist so ein bisschen vielleicht meine Erklärung. Die Kombination aus, ja, die Erleichterung war größer, also in dem Moment, und dass man die letzten Spiele nicht so gepunktet hat, wie man es eigentlich gerne gemacht hätte. Da hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert bei euch. Das hat, glaube ich, sogar mal Volker Finke gesagt, irgendwie vor Urzeiten, als er Trainer war in Freiburg. Er kriegt erst ein Problem, Stichwort Jobproblematik, wenn er nur Vierter ist in der zweiten Liga. Ja, genau so war das auch dann am Ende. Aber da gab es noch andere Gründe auch noch. Würde aber jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen. Aber das ist so ein Spruch, der ist, glaube ich, nicht mehr so unglaublich gerne gesehen bei allen Leuten in Freiburg. Aber ich kenne den noch und ich kann den durchaus noch unterschreiben. Kommen wir mal zur aktuellen sportlichen Situation. Wie gesagt, 1-0 gegen Gladbach. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich habe vorhin so mal ketzerisch gesagt, glücklich, weil ich nur was drüber gelesen hatte. Würdest du das unterschreiben oder wie ist es zustande gekommen? Oder vielleicht sogar doch verdient aus deiner Sicht? Also man muss ein paar Dinge wissen, wenn man das liest und das Spiel gesehen hat und sich da wundert, warum der SC gewonnen hat gegen eine überwichtige Gladbacher Mannschaft auf dem Papier. Gladbach hat in diesem Jahrtausend, ich sage das bewusst so groß, erst einmal in Freiburg gewonnen. Das ist das eine. Also das ist nicht so überraschend. Das sind immer sehr enge Spiele, auch in Gladbach. Nur da ist es witzigerweise genau andersrum. Also ähnlich wie jetzt am Wochenende zwei Mannschaften, die sehr ausgeglichene Bilanz haben, so über die letzten 10, 20 Jahre. Und dann ist es so, wir sind nicht mehr die Mannschaft, die, also was heißt nicht mehr, wir waren nie die Mannschaft, die 80% Ballbesitz hat, aber wir sind nicht mehr die Mannschaft, die spielerisch was mit Ballbesitz lösen kann unbedingt. Also es gibt sehr viel auf Umschaltspiel, auf solche Situationen und auf, ja, Sie sagen, wollen es aber gut wegverteidigen erstmal. Und da hatten wir halt in der Hinrunde eine sehr gute Effizienz einfach, was die wenigen Chancen angeht. Und die hat in der Rückrunde bis jetzt in den meisten Spielen eben gefehlt, bis auf eben dieses Gladbach-Spiel. Sie haben sich dann auch selber geschwächt durch einen Platzverweis, der ja in den mindestens Top 3 der dümmsten Platzverweise der Saison sein sollte, ligaweit, also gelb wie den Ball wegschlagen und dann nochmal dämlich einsteigen ein paar, ja, 20, 30 Minuten später ist halt einfach, ja, sollte man nicht tun, sollte man wissen auf dem Niveau. Und dann ist es am Ende verdient, weil du hast alles reingehauen, was halt von außen, für Außenstehende ist es immer schwierig zu verstehen. Die wundern sich dann, dass der Sportdirektor oder sich jemand vom Verein hinschickt in der Halbzeitpause und sagt, naja, also mein Gefühl ist, wenn wir hier kein Tor kriegen, dann gewinnen wir das. Und du hast in der ersten Halbzeit einfach 50 glattbare Torschüsse gesehen gefühlt und einen Freiburger. Und du denkst aber dann hinterher so, ja, stimmt ja, hat er recht gehabt. Weil irgendwann kommt halt dieser Punkt, wenn du konzentriert einfach weiterarbeitest, dass dann diese Taktik immer aufgeht. Und wir sind jetzt kein Champions-League-Team, auch wenn wir in der Runde da sehr lange auf Champions-League-Plätzen standen, komischerweise. Sind wir nicht so, dass wir sagen, ja, wir sind der FC Barcelona, wir beherrschen jedes Spiel und spielen alle Gegner an die Wand. Wir müssen das halt irgendwie anders machen. Und das anders machen ist im Moment wach sein bei Standards, das hilft uns sehr, weil ich kann mich, ich kann mich nicht an ein Tor aus dem Spiel raus erinnern, in den letzten ja, Wochen. Aber das sind eben so Nischen, die man eben dann besetzen muss und die man eben dann cleverer besetzen muss. Und deswegen vielleicht auch nochmal zurück auf deine erste Frage, hat er sich da vielleicht tatsächlich mehr gefreut, weil es diesmal eben aufgegangen ist. Also auf dem Papier, klar, kann er Gladbach überlegen, aber Gladbach ist halt auch eine andere Liga als wir. Das war, hat jetzt keinen überrascht. So ärgerlicher war es gegen Leverkusen, ähnliche Tabellensituationen, ähnliche Mannschaft, ähnliche Spielweise auch wie Gladbach. Da haben wir exakt genauso gespielt und haben es halt verloren. Weil im Endeffekt gab es zwei Chancen im gesamten Spiel, eine für uns, eine für sie. 0-1 verloren, kann passieren. Und deswegen, ja, ist vielleicht immer nicht immer so schön anzugucken dann, aber man freut sich halt auch über drei Punkte, auch wenn es ein Scheißspiel war. Das ist bei euch wahrscheinlich genauso. Ja, gut, wobei man sagen muss, ihr profitiert natürlich sehr, gerade dass euer Torwart in Galaform ist, ja. Also was der da zum Beispiel gegen Frankfurt geholt hat. Und ich glaube, da, wenn ich dir da auf die Sprünge helfen kann, da gab es, glaube ich, Tore aus dem Spiel raus. Das waren nicht alles Standards, glaube ich. Tatsache, das stimmt. Da gab es ja auch, da gab es diverse Tore. Ja. Ja, also, es ist tatsächlich so, also seit diese Corona-Pause war, ich gucke mir ein Spiel an und es ist wieder weg. Also ich kann mich da nicht mehr so wirklich dran erinnern, tatsächlich. Das ist ganz komisch. Ja, sind auch keine Sachen, die man, an die man sich ja insgesamt, glaube ich, auch gerne erinnert. Es sei denn so wie Bremen, dass man absteigt oder so. Aber das kommen wir mal zu eurer Corona-Bilanz. Ja, Unentschieden, Niederlage, Sieg. Reicht das für Europa? Ja, das ist auch so eine. Also ich bin ja ab und zu als Gast auch in der Bundesliga-Vorschau bei mein Sportradio.de, mein Sportpodcast heißt ja die. Und da ist es so der Running Gag, dass jemand gefragt werden wird, wie sieht es denn mit Europa aus? Und ich bin jede Woche überrascht, dass ich das gefragt werde, weil mir das gar nicht so bewusst ist, dass es das möglich wäre. Jetzt ist aber ja so, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben und immer noch 4 Spiele zu spielen sind und wir ja quasi jetzt gegen Wolfsburg spielen und das so ein kleines Endspiel ja dann wäre. Also ganz klar, wenn du das verlierst, dann brauchst du gar nicht anfangen, von Europa zu reden. Wenn du es gewinnst, ist nicht unrealistisch, dass vielleicht was geht, wer weiß. Ich habe es aber ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Zettel. Also ich glaube, wenn es nicht passiert, dann haben wir es jetzt nicht in der Schlussphase verkackt, sondern eher in der kompletten Hinrunde. Oder in den Spielen gegen die 18., 17., 16., 15. So. Also wenn du gegen Paderborn verlierst, gegen Düsseldorf verlierst, zweimal gegen Köln verlierst, dann hast du eigentlich da nichts verloren, wenn man mal ehrlich ist. Wie hoch sind denn dann die Ambitionen überhaupt? Also ich glaube, also für mich privat ist es definitiv so, und ich glaube, das werden die meisten tatsächlich so sehen, wenn man irgendwie so über den 7. Platz reinrutscht, das wäre doof. Weil dann fängt die Saison früher an. Man weiß ja sowieso nicht, was genau passiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man sowieso als Fan gar nicht mitfährt und na, das wäre einfach doof. Wenn man es irgendwie schafft, Sechster zu sein, ist es dann schon so, dass man sagen kann, ja, wir sind berechtigt teilzunehmen, weil wir sind Sechster geworden. Punkt. Wir mussten nicht noch warten, wer Pokalsieger wird oder keine Ahnung. Das zweite Halbfinale ist ja erst heute Abend, wird so aufnehmen. Wenn, dann schon lieber der 6. Platz. Aber wenn ich so ganz in ganz kleiner Schriftart sagen darf, dass ich in der Hinrunde schon ein paar Mal gedacht habe, ja, es wäre schon cool, aber ganz ehrlich, also dann hast du wieder Stress mit Doppelbelastung und so weiter und so fort. Aber das ist immer so ein Gerede. Man will ja auch irgendwie so diesen berühmten nächsten Schritt irgendwann mal machen. Und da wäre es mit Sicherheit nicht verkehrt, für die eine oder andere Vertragsverlängerung, die ansteht, zu sagen, ja, mit uns könnte noch ein paar Europa-League-Spiele machen. Und dafür sollte man dann aber auch Sechster werden. Es ist aber auch so, immer wenn sehr leise aus der Mannschaft irgendjemand gesagt hat, dass man auch nur im höchsten Konjunktiv daran denken könnte, vielleicht mal dieses Ziel anzupeilen, dann hat man direkt die Woche danach verloren. Schaut, bevor wir gesprochen haben heute, was die Spieler so geäußert haben. Und sie waren sehr defensiv, was der Europa League angeht vor dem Spiel gegen Wolfsburg, was aus meiner Theorie dann ein gutes Zeichen wäre für den Samstag. Was ansteht, ist ja wahrscheinlich auch im Sommer eher der berühmte Aderlass oder der übliche Aderlass. Da sind ja 3 Spieler im Gespräch, die da wahrscheinlich wechseln werden. Christian Streich hat schon gesagt, ja, wenn es so ist, dann ist halt so, wie es üblich halt ist in Freiburg. Aber wäre es dann unter diesem Aspekt nicht sowieso besser, dann nicht in Europa zu spielen? Ja, das ist ja immer so eine Sache. Auf der anderen Seite, wenn ich da so rangehe, wieso soll ich mich dann überhaupt die ganze Saison anstrengen? Und dann kann ich doch auch sagen, ja, dann werden wir irgendwie Zehnter, dann ist doch wurscht. Oder dann könnte ich jetzt sagen, ja, jetzt haben wir noch 4 Spiele, wir sind sicher drin. Jetzt spielt man die zweite Mannschaft oder die Jugendspieler kriegen eine Chance oder weiß ich nicht, die Spieler, die mit Sicherheit wechseln werden, eventuell, man weiß es ja nach wie vor nicht, die spielen halt nicht mehr. Bin ich aber ehrlich gesagt auch kein Fan von, weil es geht auch wieder dummes Gelaber vielleicht auf eine gewisse Art, aber es geht halt auch bis zum letzten Spieltag um ein paar Euro 50, immer was diese TV-Gelder angeht. Das ist diese Saison natürlich noch wieder anders. Weil, na, man weiß ja nicht, wie geht's weiter, wird es komplett gezahlt noch für die letzte Saison mit Zuschauereinnahmen und so weiter. Auch Transfererlöse sind jetzt nicht mehr so, dass man sagt, ja, mal gucken. Also einer der Spiele, die du ansprichst, ist ja Robin Koch. Und da wurde relativ klar gesagt, naja, wenn jemand weniger zahlt als das, was wir uns vorstellen, dann machen wir es nicht. Dann bleibt er halt, bis er ablösefrei wechseln kann, weil das ist einfach, kann man nicht aufrechnen mit der Gefahr, dann vielleicht die Klasse nicht zu halten. Das wäre dann auf jeden Fall toll. Aber es sind jetzt so ein paar Spieler, aber wie gesagt, also die Weltlage, was Riesentransfererlöse angeht, ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wir machen uns jetzt im Sommer die Taschen voll und kaufen uns eine neue Mannschaft. War ja eh nicht unsere Philosophie, aber ich glaube, dass es diesen Sommer dazu kommen könnte, dass vielleicht 1-2 Spieler bleiben, von denen man dachte, ja, die sind eh schon weg. Also aus diesem 3er-4er-Kreis bin ich mir gar nicht so sicher, dass sie alle wechseln tatsächlich. Ja, ist auch ein bisschen Glaskugel natürlich dabei, wegen der großen Corona-Unsicherheit. Bleiben wir mal lieber bei den Fakten und in der Gegenwart. Spiel in Wolfsburg am Samstag, 15:30. Das Hinspiel war so ein dreckiges 1-0, wie es ja meistens so aus dem, ich will nicht sagen, so ein bisschen Schweinespiele sind gegen Freiburg. Habt ihr das... Dann Tor des Monats, glaube ich, war es. Ja, genau. Ja, meins, also ich hatte den Kaffee auf, da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass man dieses Spiel dann noch verliert. Egal, Niveau gehalten aus deiner Sicht, also vom Hinspiel, aus sportlicher Perspektive bei euch? Also nach wie vor Petersen als Joker und die Standards und dann läuft's bei Freiburg. Ja, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal ähnlich gesagt. Ja, so sieht es im Moment aus, ja. Also nicht so viele Tore aus dem Spiel raus, habe ich, glaube ich, gesagt. Und du hast dann gesagt, ja, da waren doch welche. Ja, gut, ja, Gegentore gab es ja auch aus dem Spiel raus. Genau. Also das Schöne ist, dass einfach diese Pause, die wir alle hatten, dazu geführt hat, dass wir eigentlich keine Verletzten mehr haben. Also das ist so ein bisschen das, was mich freut. Das heißt, die Bank ist sogar sehr tief. Und das könnte eben dazu führen, dass man nicht genau weiß, wer spielt zum Beispiel den Sturm, ob Petersen wieder von der Bank kommt. Das hat jetzt super funktioniert am letzten Wochenende. Nicht zum ersten Mal als Joker. Also der ist da wirklich jemand, der sich dann eine Mannschaft auch ausgucken kann. Die Frage ist dann, wann der Wechsel stattfindet. Also Christian Streich ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er früh wechselt, im Normalfall. Das heißt, hat er dann noch genug Zeit, um einzugreifen? Gut, jetzt hat er nur eine Minute gebraucht gegen Gladbach, aber ist ja auch nicht die Regel. Luca Waldschmidt spielt, glaube ich, sehr gern gegen Wolfsburg. Ja, leider ja. Diesen Namen möchte ich bitte nicht hören. Diesen Namen möchte ich nie wieder hören. Also, der hat auch, ja, hätte auch mal wieder ein Tor verdient, tatsächlich, aus meiner Sicht. Der war ja auch sehr schwer verletzt. Also, da hätte man jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass er überhaupt nochmal spielt in der Saison. Er hat dann vor der Corona-Pause tatsächlich schon mal wieder gespielt, aber ist jetzt wesentlich fitter zurück, als er vorher war, einfach was die Physis angeht. Und das ist so ein bisschen die schöne Sache daran. Also, die einzig schöne, die mir einfällt, wenn ich ehrlich bin, dass man eben so eine sehr tiefe Bank jetzt wieder hat, die auch total beeindruckend aussieht, weil sie jetzt alle so schön verteilt sind. Es sieht jetzt noch mehr Leute aus, die man bringen kann. Das ist tatsächlich was Gutes. Also ist auch tatsächlich so, dass nach der englischen Woche jetzt niemand groß verletzt ist, was bei uns auch nicht die Regel ist. Und das lässt vielleicht ein bisschen Hoffnung auch auf die nächste englische Woche, dass das dann auch nochmal gut ausgeht und man die letzten beiden Heimspiele, schön lernt, die letzten beiden Spiele auch nochmal mit einem vollen Kader bestreiten kann, weil ja, es ist schon so, man merkt schon beim einen oder anderen, die Kondition lässt da ein bisschen nach. Also diese 5 Wechselmöglichkeiten, die sind dann tatsächlich auch eine sinnvolle Sache, die mich wieder da eingeführt hat. Das eigentlich, also sagen wir so, eigentlich müsste ich mich nochmal bedanken für die Niederlage in Freiburg im Hinspiel, weil sie in Wolfsburg dazu geführt hat, dass sich einige Sachen verbessert haben. Danach hat nämlich Oliver Glasner die Truppe angezählt im Sinne, wir machen hier nur Dienstag Vorschrift. Und da drohte das Ganze ein bisschen zu kippen. Also wenn da die Mannschaft gesagt hätte, okay, jetzt spüren wir mal gegen den Trainer, dann hätte es vielleicht anders aussehen können. Ich erinnere mich, ja. Das war eine ganz komische Aussage. Richtig, genau. Und er hat aber quasi hingekriegt und die Truppe hat sich dann zusammengerissen. Und zwei Sachen haben sich danach tatsächlich verbessert. Erstens, wir spielen deutlich mehr Chancen raus seitdem, als es noch, sag ich mal, bis zum Freiburg-Spiel der Fall gewesen ist. Und wir verlieren die Schweinespiele nicht. Also sowas wie gegen Augsburg, wo wir in der letzten Minute dann jetzt noch hier den Siegtreffer machen. Gegen Bremen war auch so ein Schweinespiel, was du eigentlich nicht zwingend gewinnen musst, in Anführungsstrichen. Und das sind so Sachen, die dann ja die Truppe inzwischen ausmachen. Insofern, was hast du für Erwartungen an das Spiel in Wolfsburg? Also grundsätzlich würde ich mir dann wünschen, dass unsere Trainerstäbe sich mal mit gehörigem Abstand natürlich zusammensetzen, weil das sind genau die ganzen Spiele, die wir alle verloren haben die Saison. Paderborn, Köln, Düsseldorf, Bremen, alle Spiele, wo du denkst, jawohl, jetzt können wir mal, nee, Augsburg, zweimal nicht gewonnen. haben wir alles weggeschenkt. Also wenn ihr da einen Trick habt, den nehmen wir gerne. Was ich für ein Spiel erwarte, als Fan erwarte ich mir, dass, ich habe es eben schon angesprochen, dass eine Mannschaft ein Endspiel, was ja so man titulieren kann, weil wenn wir das verlieren, dann wären wir nicht mehr Sechster, ganz ehrlich. Mit 4 Punkten, glaube ich, jetzt Rückstand. Und dann verlieren gegen den man einholen möchte, dann kann man es, glaube ich, aufhören, was den sportlichen Wettkampf angeht in der Saison, den ernsthaften, sondern nur um die goldene Ananas spielen. Auf der anderen Seite habe ich mitbekommen, naja, die Mannschaft, sie hat die Klasse gehalten, sie konnte nicht groß feiern, klar, aber sie hat erst mal ein paar Tage frei. Und das ist für uns immer eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn die Mannschaft ein paar Tage frei hatte, weil die Gegnervorbereitung sehr akribisch ist bei uns. Das heißt, es werden tatsächlich bis zum Erbrechen Spielzüge geübt und einstudiert, auf den Gegner zugeschnitten unter der Woche. Und das ist auch so ein Punkt, warum man nicht unbedingt so gerne Europa League spielen möchte auf der einen Seite, weil man eben weiß, okay, dann habe ich oft donnerstags die Zeit eben nicht, mich auf den Samstag vorzubereiten. Auf der anderen Seite, ja, wenn man die Chance hat, warum sollte man es wegschenken? Also ich glaube, das ist so ein, ja, wir wursteln irgendwie rum und am Ende hauen wir uns nochmal rein und dann wird es ein Unentschieden spielen wird. Ja, würde so ein bisschen auch Gesetz der Serie, Unentschieden, Niederlage, Sieg, dann geht's wieder los mit dem Unentschieden, Niederlage, Sieg. Okay, soweit die mathematische Herangehensweise bei der ganzen Geschichte. Hast du noch einen Tipp für mich? Also ich würde sagen, also wenn ich mir das Szenario so, ja, und dann hauen sich nochmal ein, am Ende ist es ein bisschen Larifari, so wie ich es beschrieben habe, klingt es eigentlich nach 2-2, würde ich sagen. Ja, wäre für uns zu wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil endlich muss mal wieder ein Heimsieg her. Ja? Also wir holen ja die ganzen Punkte nur auswärts. Ja? Insofern wird es Zeit, dass da tatsächlich auch mal ein bisschen was passiert in der Heimtabelle. Heimtabelle sind wir nur 13. Ja? Also insofern gute Chancen für euch. Auswärts bis zu 5. Da kann einiges gehen. Wie sieht ihr so auswärts aus? Ich guck mal eben nach. 10. Ja, auch noch keine Bäume ausgerissen. Insofern, das muss eigentlich ein Sieg werden für den VfL am Samstag. Ja, ich habe nicht viele Argumente. Das ist mir immer am liebsten, wenn der Gesprächspartner keine Argumente mehr hat. Denn dann beenden wir das nämlich auch an dieser Stelle. Das war Michael Schröder vom Freiburger Füchsle Talk. Und wir haben gesprochen über das Spiel des VfL am Samstag gegen den SC Freiburg, beides ja sozusagen Aspiranten noch auf den Europapokal und ja das Endspiel um Europa, wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich gehe von einem Sieg aus, Michael von einem Unentschieden und dann gucken wir mal, was hinterher dann auch tatsächlich passiert in der Volkswagen Arena. Leider wieder ohne Zuschauer, aber das Wölferadio diesmal wieder mit Michael Schröder. Das war super, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Warum tanzt auf Arbeit ein Eintracht Braunschweig-Fan immer am Drucker herum? Er ist doch ganz klar. Er denkt, mit Ausdruckstanz geht's schneller. Faninfos. Ja, und da geht der erste Glückwunsch natürlich an unsere Wölfinnen. Ja, Abo-Pokalsieger hätte ich jetzt fast gesagt. Na, einen Schritt müssen sie noch gehen. Aber das Finale haben sie erreicht durch einen klaren Sieg in Bielefeld. 5-0 im Halbfinale. Und ja, wir erinnern uns, die Männer haben ja auch schon mal in Bielefeld ein Halbfinale gewonnen und waren dann im Pokal-Endspiel. Geile Geschichte. Ja, und da wartet jetzt die SGS Essen, ein Konkurrent aus der Bundesliga, der eigentlich keiner ist. Muss man ganz ehrlich sagen, in dieser Saison. Aber natürlich, in einem Spiel ist alles möglich. Wollen wir auch nicht arrogant reingehen. Und das Schöne ist, dass unsere Wölfin das nicht tun. Auch jetzt gegen den Zweitligisten sehr souverän, sehr seriös das Ganze gelöst. Ja. Sehr seriös gelöst, so muss es ja auch heißen. Und ja, sich keine Blöße gegeben, um noch ein drittes Ö reinzupacken in den Satz. Wirklich toll, klasse Leistung. Und ja, vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, am 4. Juli 16:45 dann das Spiel dann auch zu gewinnen und den nächsten Pokal, ich weiß gar nicht, der wievielte ist es jetzt, der 12. in Folge oder so, aber auf jeden Fall der nächste Rekord könnte unseren Wölfinnen dann wieder bevorstehen und das ist ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenig los sonst an Fanaktivitäten, möchte ich mal sagen. Ja, logischerweise Corona-bedingt und dass man sich auch nicht treffen kann und ja, die entsprechenden Aktionen da so mehr oder weniger ein bisschen auch brach liegen leider, kann man nicht ändern, aber einen Hinweis möchte ich nochmal geben, ist mir in der letzten Woche in Anführungsstrichen durchgegangen. Die aktiven Fanszenen und die Fanszenen in Deutschland haben sich nochmal geäußert, wie es denn auch jetzt nach Corona und ja entsprechend nach der Krise im deutschen Fußball weitergehen sollte. Das ist auch geteilt worden von unserer Fanszene, bei Facebook unter anderem nachzulesen, bei Kurvenklatsch, Nordkurve Wolfsburg. Da geht es dann darum, ja, was denn für Veränderungen vielleicht anstehen sollten im deutschen Fußball. Ganz interessant zu lesen, hätte ich auch gerne immer mal einen Gast hier, wo wir das mal auch mal durchdeklinieren können, was davon vielleicht auch realistisch ist, von den Forderungen, die natürlich da jetzt entsprechend geht, von ja, Rücklagen sollen gebildet werden, aber auch Gehalts- und Transferobergrenzen sollen gemacht werden und Einfluss vom Berater begrenzt werden. Das geht so ein bisschen ja in so einen richtigen Katalog rein. Gerne dann auch nochmal durchlesen. Ist ganz interessant, dann auch die verschiedenen Positionen oder die unterschiedlichen Positionen einmal abzugleichen. Deswegen da auch nochmal eine kleine Leseempfehlung jetzt, wer da mag, dann gerne auch mal reingucken in dieses, ja, in diesen Brief, in diese Veröffentlichung der aktiven Fanszene. Wie gesagt, ist schon ein paar Tage alt, habe ich vergessen nochmal zu erwähnen, wollte ich aber gerne nochmal machen, weil mir das Thema natürlich auch am Herzen liegt. Nicht nur, weil ich mich da jetzt im Rahmen meines aktuellen Buchprojekts da sehr mit beschäftigt habe, wo der Fußball steht, auch durch Corona. Das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant für unsere ja, Lieblingsnebenbeschäftigung sozusagen. Und ja, wer mag, da gerne auch mal mit mir drüber, oder wer da mit mir mal drüber diskutieren mag, so rum, und wer dann auch so also ein bisschen so die Ansichten dann auch mal preisgeben möchte dazu, gerade auch vielleicht aus der aktiven Fanszene, immer gerne dann auch hier Wölferadio und auch gerade jetzt, ja, wenn man der ein oder andere vielleicht gar nicht so richtig Bock auf Fußball hat, aber so einen Blick nach vorne richten und dann auch auf die kommende Saison oder auf die kommenden Jahre, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Also, wer Bock hat, gerne melden. Und ansonsten am Samstag bin ich auch wieder am Mikrofon von Wölfe Radio Arena Live. Unter wölferadio.de kann man sich dann den Stream, den Audiostream reinziehen. Roy Präger und ich mal wieder am Mikro. Wir haben was ja gut zu machen, weil die letzten Spiele, wenn wir beide zusammen kommentiert haben, die gingen nicht besonders gut aus. Muss ich nochmal für anscheißen, den guten Roy. Aber vielleicht geht es ja Samstag gut gegen Freiburg in diesem Anführungsstrichen kleinen Endspiel um Europa. Vielleicht kriegen wir dann ja auch die 3 Punkte mal endlich in den Sack. Und dann hoffen wir, dass das alles gut geht. Und dann hoffe ich, dass ihr auch einschaltet, wenn ihr mögt. Der VfL-Podcast. Und das war sie, die 36. Folge des Wölferadio in dieser Saison. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer gilt, schreibt mir, was ihr meint zur Sendung. Da hat die Disziplin wieder nachgelassen. Da war es schon mal wieder ein bisschen mehr. Davon gehe ich jetzt mal von aus, nicht geschimpft ist genug gelobt und gehe davon aus, ich mache hier alles richtig. Falls ja, gerne schreiben bei Facebook oder bei Wolfsburg. Falls nein, auch gerne schreiben bei Wolfsburg oder bei Facebook. Oder, nee, dann schreibt es bei Eintracht Braunschweig rein, ist mir egal. Nein, Spaß, klar. Also, wenn ihr was habt, meldet euch. Auch wenn ihr hier gern zu Gast sein möchtet, ich suche immer wen, der hier auch mit mir mal diskutiert. Da muss ich nicht alles mit mir selbst besprechen. Ich weiß, Zeit ist ja immer nicht so ganz einfach. Aber in Zeiten von Corona kann man auch mal vielleicht skypen, dann kriegen wir das auch hin. Ansonsten 3 Punkte gegen Freiburg, Europatraum lebt. Ihr wisst, was ich sage. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.